Nun, ich bin überzeugt, dass das von vielen so gesehen wird. Also die Einflussnahmen werden heftig versucht in verschiedensten Bereichen und vor allem dort, wo es um viel Geld geht. Sie sind ja vor allen Dingen in der Verkehrspolitik tätig. Sie verteilen sehr viel Geld mit über das Europaparlament. Wer steht da alles an Ihrer Tür? Wenn es zum Beispiel um die Verkehrspolitik geht, dann gab es in der letzten Periode die Hauptauseinandersetzungen in Bezug auf die Flughäfen und die Fluglinien. Da gab es heftigste Interventionen durch die Bank, sowohl von der einen wie von der anderen Seite. Da ging es um die Frage von Reservierungssystemen, von Flughafentarifen. Da gab es einen Konflikt zwischen Flughäfen und Fluglinien. Wie funktioniert das dann, dieser massive Angriff, den Sie da schildern? Wird dann versucht, die Abgeordnete über attraktive Einladungen zu ködern oder werden ihnen gleich Texte für Verordnungen und Gesetze serviert, die sie möglichst bitte schnell umsetzen sollen? Die Lobbying-Initiativen, die Gesetzestexte schon präsentieren, die richten sich eher an die Kommission und zwar schon im Vorfeld. Und dort finde ich das Ganze ja noch viel bedenklicher, weil da finde ich es völlig ohne Transparenz, ohne Offenheit, ohne Publizität und ohne Kontrolle statt. Im Parlament selbst ist das ja etwas besser kontrolliert. Es gibt ja so etwas wie einen Code of Conduct, es gibt ja so etwas wie Regeln für Lobbyisten. Trotzdem aber gibt es natürlich auch aus meiner Sicht Einladungen und Veranstaltungen, wo man schon sehr nachdenklich wird. Also zum Beispiel gab es eine Einladung nach Dubai für die Mitglieder des Verkehrsausschusses. Ich muss allerdings auch sagen, mir ist kein einziger bekannt, der dorthin gefahren wäre. Wahrscheinlich haben sich die vorgestellt, man setzt sich dann irgendwie um die Ölquelle und singt fröhliche Lieder über den Treibstoffpreis oder ähnliches. Also hier ist das schon sehr überzogen. Und ich glaube auch, wenn es dann so überzogen ist, dann kommt es auch bei den Abgeordneten schlecht an. Ja. Kommt das manchmal auch so subtil, dass das der einzelne Abgeordnete gar nicht erkennen kann und einem Lobbyisten auf den Leim geht? Ich meine, wenn man als Abgeordnete halbwegs mit offenen Augen durch die Welt geht, dann riecht man den Braten relativ schnell. Da werden ja auch Abänderungsanträge präsentiert, die man dann einbringen sollte. Und natürlich ist das auch die Verantwortung jedes Abgeordneten und jeder Abgeordneten nachzuschauen, die andere Seite zu hören und zu sehen, okay, was ist das Interesse, was dahinter steht? Das ist die wichtigste Frage, die sich jede Abgeordnete in Konfrontation mit Lobbyisten zu stellen hat. Gibt es denn auch Vorteile des Lobbyismus? Wir sprechen hier vor allen Dingen über die Nachteile. Ja, natürlich gibt es auch Vorteile, denn Abgeordnete sollten sich doch auch damit beschäftigen, wie ihre Regelungen, die sie mitbeschließen, sich in der Realität auf unterschiedlichste Zweige in der Wirtschaft auswirken. Und da gibt es ja immer die Pflicht zur Abwägung. Also wenn es zum Beispiel einem Bereich nicht sehr nützt, einem anderen aber sehr, dann ist immer für die Abgeordneten aus meiner Sicht die Frage zu stellen, was ist das Allgemeininteresse, was ist das Interesse der Bevölkerung, denn dafür sind wir ja auch gewählt. Sind eigentlich die EU-Parlamentarier besonders betroffen, weil es im EU-Parlament keinen Fraktionszwang gibt und man einfach über den einzelnen Abgeordneten als Lobbyist mehr erreichen kann? Erstens das und zweitens, weil es ja schließlich um einen riesigen Markt geht. Wenn es hier um irgendwelche Regelungen geht, die am Markt Einfluss haben, das geht ja nicht um ein Bundesland in Deutschland oder um ein Land von der Größe Maltas, sondern das geht um die gesamte Europäische Union. Und wenn da ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen oder ein Zweig, ein Wirtschaftszweig kurzfristig massive Vorteile lukriert, dann schadet das natürlich anderen. Und diese Abwägung hat man zu treffen. Natürlich trägt dazu bei, dass es eben nicht diesen üblichen Fraktionszwang gibt, weil normalerweise ist das ja so, dass man halt dann kurz im Bundeskanzleramt vorbeischaut oder bei einem Minister vorbeischaut oder auf unterer Ebene, dass man halt mit dem Bürgermeister jagen geht oder ähnliches, weil Lobbyismus gibt es ja auf allen Ebenen. Ich finde den verdeckten Lobbyismus viel bedenklicher. Das Lobbyistenregister, das im vergangenen Jahr auf EU-Ebene eingerichtet worden ist, ist freiwillig. Nicht jeder steht also drin. Ist das auch ein Nachteil und nicht so, wie es der Erfinder eigentlich wollte? Genau so ist es. Ein Lobbyistenregister hat aus meiner Sicht verbindlich zu sein. Also meine eigene Praxis schaut so aus, wenn mir jemand seine finanziellen Hintergründe nicht offenzulegen bereit ist, dann findet er bei mir auch verschlossene Türen vor. Denn ich will wissen, mit wem ich spreche und in wessen Interesse jemand spricht. Es hat ja auch Versuche gegeben, als es zum Beispiel um die Patentierung von Computerprogrammen gegangen ist im Europäischen Parlament, das ist mein zweites großes Tätigkeitsfeld, dass sich da eine Lobbying-Organisation als ein Verband von Klein- und Mittelbetrieben mehr oder minder getarnt hat. Die haben nie offengelegt, wer ihr Finanzier ist. Und da wird sehr, sehr, sehr bedenklich. Deswegen muss dieses Register eigentlich verpflichtend sein. Und das ist dann auch die Notwendigkeit für jeden Abgeordneten und jede Abgeordnete, nachzuschauen, dass diese Spielregeln noch eingehalten werden. Eva Lichtenberger, sie ist stellvertretende Vorsitzende der Grünen Fraktion im Europaparlament. Ich bedanke mich für das Gespräch in Deutschlandradio Kultur. Herzlichen Dank.